Der sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße, dass ich mit dir rede. Da kam Geist in mich, als er so zu mir redete, der stellte mich auf meine Füße, und ich hörte den, der sich mit mir unterredete. Und er sprach zu mir, Menschensohn. Ich will dich senden zum Hause Israel, zu den Abtrünnigen, die von mir abtrünnig geworden sind, sie und ihre Väter, bis zu eben diesem Tage. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr Jahwe. Und mögen sie es nun hören oder mögen sie es lassen, denn ein Haus der Widerspenstigkeit sind sie, so sollen sie doch merken, dass ein Prophet unter ihnen ist. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und vor ihren Reden fürchte dich nicht, wenn Nesseln und Dornen bei dir sind und du bei Skorpionen wohnst. Vor ihren Reden fürchte dich nicht und vor ihren Angesichtern erschrick nicht, denn sie sind ein Haus der Widerspenstigkeit. Vielmehr sollst du meine Worte zu ihnen reden, mögen sie nun hören oder es lassen, denn sie sind eitel Widerspenstigkeit. Du aber, o Menschensohn, höre, was ich zu dir reden werde, sei du nicht eitel Widerspenstigkeit wie das Haus der Widerspenstigkeit. Sperre deinen Mund auf und iss, was ich dir jetzt übergeben werde. Da sah ich, wie eine Hand gegen mich ausgestreckt war, in der lag eine Buchrolle. Und er breitete sie vor mir aus, und sie war vorn und hinten beschrieben, und zwar war sie beschrieben mit Klageliedern und Seufzen und Wehklage.